Ländereroberung und Freimaurerei sind in England zusammengehörige Begriffe. Man kann sagen, die Ausdehnung des britischen Kolonialbesitzes und die Erstarkung der englischen Freimaurerei bedingten und ergänzten sich wechselseitig. Englands Größe ist das Werk der Freimaurer. Die Engländer selbst sagen es. Dieses Wort bezieht sich aber nicht bloß auf den Welthandel, dessen Vertreter ja zumeist Freimaurer sind, sondern in erster Linie auf Englands Feldherren und Eroberer. Man mag nennen, wen man will, jeder ist Freimaurer. So zum Beispiel Bruder General Gordon, Bruder Lord Roberts, der Oberkommandant im Burenkrieg, Bruder Lord Milner, der seinerzeitige Oberkommissär von Südafrika. Aus der Zeit des Weltkrieges insbesondere seien genannt Bruder General French, Bruder Lord Kitchener und so weiter. Dementsprechend finden wir auch in England und seinen Kolonien zahlreiche Logen, die diesen Männern zu Ehren benannte. Es gibt eine Alfred-Milner-Loge, einige Lord-Roberts-Logen, General-Gordon-Logen, Kitchener-Logen, Cecil-Rhodes-Logen und so weiter. Andere Logen sind nach berühmten Staatsmännern benannt, daneben gibt es auch eine Loge L'Entente Collegiale, ein Zeichen, wie sehr dort Logentum und Weltpolitik miteinander verknüpft sind. Mit Recht sagt daher der englische Bruder Dr. Schwabe im unsichtbaren Tempel, Englands Logen, über die ganze Erde verbreitet, haben es verstanden, dem englischen Imperialismus in jeder Beziehung zu dienen. Bruder Schwabe gibt aber auch zu, und das ist von besonderem Werte, dass sich englische Logen während des Krieges an politischen Kongressen romanischer Freimaurer in Rom, Paris und so weiter beteiligt haben. So fanden unmittelbar, bevor Italien in den Weltkrieg eintrat, politische Besprechungen zwischen Großwürdenträger der englischen, französischen und italienischen Freimaurerei statt und am 12. Februar 1915 wurde in Paris von der führenden Freimaurerschaft der Entente der Kriegseintritt Italiens endgültig beschlossen. Von dem Einfluss des Judentums in der englischen Freimaurerei war bereits die Rede. Hier sei nur kurz erwähnt, dass zahlreiche jüdische Freimaurer geadelt und einige von ihnen in das englische Oberhaus berufen wurden. So zum Beispiel Lord Beaconsfield, das ist Benjamin der Israeli, Lord Rothschild, seit 1885 baronisiert, ferner Lord Montagu, das ist Montag, sein Vater war ein aus Galizien eingewanderter Jude, Lord Wandsworth, früher Stern, Lord Burnham, Levi Lovson, Eigentümer der Zeitung Daily Telegraph, Lord Herschel, früher Naftali, Lord Michelham, früher Stern, Lord Northcliffe, früher Stern, dann Harmsworth, Lord Rothermere, Bruder von Northcliffe, Minister für Flugwesen und andere. Dass diese jüdischen Lords eine ganz besondere Rolle in der englischen Freimaurerei spielen, geht schon daraus hervor, dass zahlreiche Logen nach ihnen benannt wurden. So gibt es eine Loge Montagu, eine Loge Ferdinand von Rothschild, eine Herschel-Naftali-Loge, zwei Beaconsfield-Logen, eine Wandsworth-Loge, zwei Montefiore-Logen und so weiter. Dass sich unter den früher genannten Lords auch die größten deutschen Hasser in England finden, darf uns nicht Wunder nehmen. Man braucht zum Beweise nur den Namen Northcliffe herauszugreifen, um die Einflussnahme jüdisch-englischer Freimaurer auf den Weltkrieg richtig einschätzen zu lernen. Denn Bruder Lord Northcliffes Pressefeldzug gegen Deutschland ist ein ausgesprochenes Werk jüdisch-freimaurerischen Hasses. Es gibt auf der ganzen Erde kein Reich, wo das Königshaus so enge mit der Freimaurerei verknüpft wäre wie gerade in England. Auf Eduard VII., den größten Freimaurer der Welt, wurde bereits hingewiesen. Auch der jetzige König Georg V. ist Freimaurer, wenngleich er keine besondere Rolle spielt, da sein Oheim, der Herzog von Connaught, schon seit dem Tode Eduards VII. Die Großmeisterwürde innehat. Ebenso wurde der junge Thronfolger Albert Eduard, Prinz von Wales, bereits in die Freimaurerei aufgenommen. Er nahm auch an der großen Siegesfeier der englischen Freimaurer am 27. Juni 1919 teil. Englands Staatsmänner sind, nebenbei bemerkt, sämtlich Freimaurer. Zur Förderung der Weltmachtpolitik Großbritanniens wurde schon im Jahre 1885 eine besondere Empire Lodge Nummer 2108 gegründet, der vornehmlich Herrscher angehören, so der Sultan von Sansibar, der Sultan von Johore und so weiter, auch der japanische Staatsmann Hayashi, der wesentlich zur Abschließung des zweiten englisch-japanischen Bündnisses beigetragen hat, wurde zum Beitritt veranlasst. Die Vermutung liegt nahe, dass gerade dem Eingreifen dieser Empire Lodge zu verdanken ist, wenn indische Fürsten auf der Seite Englands am Weltkriege teilgenommen haben. Von großer Bedeutung für den Sieg der Alliierten mögen auch die englischen Journalisten- und Publizistenlogen gewesen sein. Der Stuhlmeister einer dieser Logen, Bruder A.F. Calvert, bemerkte mit Recht, dass der Kampf mit der Feder im Weltkrieg genauso wichtig sei wie irgendein anderer. Sämtliche Mitglieder der Loge seien daher bereit, fügte er hinzu, ihren letzten Tropfen Tinte zu verspritzen für die Verteidigung der freimaurerischen Grundsätze. Dass der Weltkrieg ein ausgesprochener freimaurerischer Krieg war, sagen die englischen Logenblätter selbst. Es handelte sich nach ihrer Auffassung um den Entscheidungskampf zwischen der Autokratie der beiden Kaisermächte und der Demokratie. Das heißt nun freilich die Wahrheit auf den Kopf stellen. In Wirklichkeit kämpften unsere Feinde nicht für die durch den deutschen Kaiser bedrohte Demokratie, sondern für die Autokratie des Weltkapitalismus. Was ist überhaupt Demokratie? Diese Frage beantwortete der englische Abgeordnete Ponsonby im englischen Unterhaus folgendermaßen. Demokratie ist der Zustand eines auf sich selbst gestellten, voll erzogenen Volkes, das an allen Zweigen der nationalen Regierung entscheidenden Anteil hat. Wir Engländer sind von einem solchen Zustand ziemlich weit entfernt und hatten eine solche Demokratie auch vor dem Kriege nicht. Das ist wenigstens aufrichtig. Aber auch der Daily Telegraph gibt offen zu, dass das englische Volk in gar keiner Beziehung ein Wort mitzureden hatte, weder bei dem englisch-französischen Einvernehmen, noch bei dem englisch-japanischen Bündnisvertrag, noch bei dem englisch-russischen Abkommen. Dies alles ist von der englischen Regierung abgeschlossen worden, ohne dass das englische Volk auch nur geahnt hätte, dass all das überhaupt erwogen wurde. Das englische Parlament hatte dazu nicht mehr zu sagen als der kleinste Gemeinderat im Lande. Höchst bezeichnend ist nebenbei bemerkt, dass der englisch-russisch-französische Geheimvertrag vom Jahre 1913 verschwunden ist. Während der Amtszeit des russischen Außenministers Bruder Miljukows wurde in die Wohnung eines Diplomaten eingebrochen und die Akten gestohlen. Nach dem Berliner Tageblatt hat Miljukow dem russischen Arbeiter- und Soldatenrat die Gefahr vor Augen gehalten, die aus einem Bekanntwerden der Geheimverträge entstehen müsse. Daraufhin verschwanden die Akten und wanderten nach Miljukows Ausscheiden aus der Regierung nach London. Der deutsche Reichskanzler Michaelis hat Anfang August 1917 hochbedeutende Mitteilungen über diese Geheimverträge gemacht, die nie entkräftet wurden. Danach hatte sich Frankreich, vertreten durch Bruder Poincaré, mit Russland und England darüber verständigt, welche deutschen Gebiete es bei dem bevorstehenden Kriege mit Deutschland sich einverleiben dürfe. Elsass, Lothringen, Rheinprovinz und so weiter. Der französische Minister Bruder Ribaud, in die Klemme getrieben, gab damals in der Kammer bloß zu, dass Frankreich aus dem deutschen Westen einen selbstständigen Pufferstaat machen wolle. Heute wissen wir bereits, wie dieser selbstständige Pufferstaat aussieht. Da alle beteiligten Persönlichkeiten Freimaurer waren, so geht aus diesem Zwischenspiel neuerdings klar hervor, dass es sich um wohl vorbereitete Pläne der Weltloge handelte, um Deutschland zu zerstückeln.